Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 303, an Schiller. Mit dem Frieden hat es seine Richtigkeit, eben als die Franzosen wieder in Frankfurt einrückten und noch mit den Österreichern im Handgemenge waren, kam ein Kurier, der die Friedensnachricht brachte. Die Feindseligkeiten wurden sogleich eingestellt und die beiderseitigen Generale speisten mit dem Bürgermeister im Roten Hause. Die Frankfurter haben doch also für ihr Geld und für ihr Leiden einen Theater-Coup erlebt, dergleichen wohl nicht viel in der Geschichte vorkommen, und wir hätten denn auch diese wichtige Epoche erlebt. Wir wollen sehen, was den Einzelnen und dem Ganzen durch diese Veränderung zuwächst. Mit dem, was Sie in Ihrem heutigen Briefe über Drama und Epos sagen, bin ich sehr einverstanden, so wie ich immer gewohnt bin, dass Sie mir meine Träume erzählen und auslegen. Ich kann nun nichts weiter hinzufügen, sondern ich muss Ihnen meinen Plan schicken oder selbst bringen. Es werden dabei sehr feine Punkte zur Sprache kommen, von denen ich jetzt im Allgemeinen nichts erwähnen mag. Wird der Stoff nicht für rein episch erkannt, ob er gleich in mehr als einem Sinne bedeutend und interessant ist, so muß sich dartun lassen, in welcher andern Form er eigentlich behandelt werden müsste. Leben Sie recht wohl, genießen Sie Ihres Gartens und der Wiedergenesung Ihres Kleinen. Mit Humboldt habe ich die Zeit sehr angenehm und nützlich zugebracht. Meine naturhistorischen Arbeiten sind durch seine Gegenwart wieder aus ihrem Winterschlafe geweckt worden, wenn sie nur nicht bald wieder in einen Frühlingsschlaf verfallen. Weimar am 26. April 1797. Geh! Ich kann mich doch nicht enthalten, noch eine Frage über unsere dramatisch-epische Angelegenheit zu tun. Was sagen Sie zu folgenden Sätzen? Im Trauerspiel kann und soll das Schicksal oder welches einerlei ist die entschiedene Natur des Menschen, die ihn blind da oder dorthin führt, walten und herrschen. Sie muss ihn niemals zu seinem Zweck, sondern immer von seinem Zweck abführen. Der Held darf seines Verstandes nicht mächtig sein, der Verstand darf gar nicht in die Tragödie entrieren als bei Nebenpersonen zur Desavantage des Haupthelden und so weiter. Im Epos ist es gerade umgekehrt, bloß der Verstand, wie in der Odyssee, oder eine zweckmäßige Leidenschaft, wie in der Ilias, sind epische Agenzien. Der Zug der Argonauten als ein Abenteuer ist nicht episch.